1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So. Liebe Leute, wir melden uns zurück aus der Sommerpause. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns sehr, wieder hier zu sein. Und ich hoffe, ihr freut euch auch, dass wir wieder da sind. Ja, und wir beginnen mit einer Montagssendung, wie wir sie immer montags beginnen, nämlich mit einer offenen Sendung. Ihr könnt mir erzählen, was ihr mir gerne erzählen wollt. Und ihr könnt hier anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. 0800 220 50 50. Die Telefonnummer ist die dieselbe geblieben. Oder ihr mailt domian@wdr.de und auch wieder die Bitte, wenn ihr mailt, schreibt eure Telefonnummer unbedingt mit rein. Ich hoffe, es geht euch so richtig gut. Das würde mich freuen. Das würde mich sehr freuen. So, der erste Anrufer heute Nacht ist eine Anruferin und sie heißt Edith. Und Edith ist 36. Hallo Edith. Ja, hallo Domian. Edith, schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's denn? Es geht um den Horst-Schlemmer-Film. Ach, guck. Ja, ich kandidiere. Ja, natürlich, ja. Hast du ihn gesehen? Du hast ihn auch gesehen? Ja. Ich habe ja auch so eine kleine Rolle da drin. Ja. Ja. Er hat ja als Gisela angerufen. Genau, ja. Und da wollte ich mal fragen, also das hörte sich so an, als hättest du von nichts eine Ahnung gehabt. Nee. Das muss ich jetzt gleich klarstellen. Das haben wir schon so nachgespielt hier. Ach so. Ja. Das sah nämlich wirklich echt aus. Das ist ein Kompliment, weil ich ja nun alles andere habe als ein Schauspieltalent. Und wir haben das aufgezeichnet mal hier an einem Nachmittag. Und obwohl es mal geplant war, glaube ich, habe ich irgendwie gehört, dass Habe Kerkeling eigentlich hier live anrufen sollte und dann hätten wir das rausgeschnitten. Aber ich weiß nicht, aus irgendwelchen Gründen hat das nicht geklappt und dann haben wir es aufgezeichnet. Ach so, das heißt, Habe Kerkeling war direkt bei dir auch? Nee, er hat also als Gisela angerufen von irgendwoher. Er war nicht hier bei uns im Studio. Ich glaube, die haben damals in Berlin oder irgendwo gedreht und das ging dann per Telefon. War es denn lustig? Fandest du es denn okay? Ja, ich fand das gut, weil ich kenne auch deine Sendung und das war richtig typisch so. Hallo Gisela, schön mit dir zu sprechen. Genau. So deine Art. Ja, und dann dieses, wo sie dann Werbung macht, wählt HSP. Genau. An dieser Stelle bitte abbrechen, ne? Wir machen hier keine Wahlwerbung. Ja, so wäre es ja auch in Wirklichkeit hier gewesen. Ja, das war gut. Überhaupt, der Film, der war richtig gut. Also diese fiktive Geschichte und dann die Konfrontation mit echten Persönlichkeiten. Ja, ja. Da haben sich auch viele blamiert, ne? Ja, auch manche, die waren ganz gut. Also Jürgen Rüttgers, der hat mir sehr gut gefallen. Genau, war super. Ja, muss man sagen. Mhm. Es gab, glaube ich, von der Bild-Zeitung vor ein paar Wochen oder Monaten, nee, ein paar Wochen, so lange kannst du noch nicht hier sein, eine Umfrage, wie immer die auch fundiert war, da haben die gefragt, würden sie Horst Schlemmer wirklich wählen? Mhm. Und da kam so eine obskure Zahl, ich glaube von 12 oder gar 18% raus. 18%. Ja. Ich würde das so sehen, dass sie deutschen Humor haben. Das ist aber eine schöne Aussage. Ja, also in Deutschland ist es immer so, dass alles tot geredet wird, alles analysiert wird und das finde ich nicht so gut. Man soll es so nehmen, wie es ist. Die Leute haben Humor. Ja. Wenn man mich gefragt hätte, hätte ich auch gesagt, ich bin HSP. Ja. Da sagt man dann das auch nicht tot ernst, sondern sagt, ja, okay. Was ich allerdings, glaube ich, was die Leute ernst meinen, es gibt ja auch so Umfragen, würden sie gerne Günther Jauch zum Bundespräsidenten wählen. Mhm. Ich glaube, das meinen die Leute ernst. Dass sie sagen, kann ich mir auch vorstellen. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Das ist ein guter Typ und warum nicht mal sowas überlegen? Aber sowas sind wir in Deutschland noch nicht. Nee. Das, keine Präsidialdemokratie. Sag, wen findest du denn so von der Kunstfigur witziger? Horst Schlemmer oder Gisela? Horst Schlemmer. Ja. Also der ist schon größer witziger. Und Wobei, ich weiß nicht, von wo, aus welcher Stadt rufst du an? Gelsenkirchen. Hier gab es gestern in Köln ein Riesenevent mit Gisela. Aha. Und zwar hat Gisela zu dem weltgrößten Kaffeekränzchen eingeladen. Und die wollten ins Guinness-Buch der Rekorde. Das ist witzig. Das ist wirklich verrückt. Es gab einen Rekord in London vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, da waren 4000 und so viel Menschen zum Kaffeetrinken gekommen. Rate mal, wie viele hier gestern waren bei Gisela. Ja, 10.000? Nee, so viel nicht, aber über 8.000. Aha, ja, eigentlich schon. Wahnsinn, ne? Ja, das ganz ist, schön. Ja, ja. Ich hätte es auch nicht gedacht, obwohl ich jetzt 10.000 gesagt habe. Aber ja, nee, ja schon, also Harpe Kerkeling ist wirklich im Moment ganz groß da, ne? Ganz ja, großer also Erfolgs. Überhaupt dieses, was er mal bringt, ne? Auf die Klöpse muss er einmal kommen, ne? Ja. Auch dieses mit dem Buch, das war ja auch sehr gut. Ich bin da mal weg, ne? Ja. Und danach sind ja alle Leute auf dem Pilgerweg ja gegangen. Ja, und jetzt also wird es schlimmer, also ja, grandios. Das heißt, du hast ihn vorher auch schon gut gefunden als Entertainer, ja, ja. Und wobei dieses Buch, ich bin immer weg, hat ja mit Entertainment eigentlich so gar nichts zu tun. Das nee, ist ja was ganz anderes. Und, also gut geschrieben, also ja. Die Art, wie er geschrieben hat, da merkt man auch direkt, dass er das selbst geschrieben hat, nicht ein anderer für ihn. Finde ich auch, ja. Sondern also ja, man merkt, dass es Harpe Kerkeling, ne? Ja, ja. Das war ja auch gar nicht geplant als großes Buchprojekt, das ist dann ja so entstanden. Ich finde auch, dass er einer unserer ganz Großen ist in Deutschland. Ja, das stimmt. In Sachen also Unterhaltung und Entertainment, ja, also Respekt und Verbeugung. Das unterscheidet sich auch von den anderen. Ja. Also die anderen, die haben halt ihr Comedy-Programm, ja, da sind sie auf der Bühne, man mag es oder man mag es nicht, aber er macht so sein eigenes Ding, ne? Und das finde ich sehr gut. Ja. Gut, Gisela, das war deine Frage und Statement zu diesem Film und meiner Rolle in dem Film, meiner Mini-Rolle, das ist ja nur, ich glaube, eine Minute, ne, wo wir da... Ja, das stimmt, aber fand ich gut. Also ja, hat man nicht gemerkt, dass es gestellt war. Das hat mir auch Spaß gemacht. Glaube ich. Danke für den Anruf und alles ja, Gute, Edith. Bitte. Tschüss. Ich auch. Tschüss. Tschüss. Und schon geht's weiter. Und schon gleich mit zwei Leuten auf einmal, nämlich wie Winnie und Niki, stimmt das? Ja, das stimmt. Winnie und Niki, sind das zwei Mädchen? Ja, Mädchen. Ja, Frauen sind sowas schon geworden. Also, Winnie und Niki sind 28 und 29 Jahre alt. Genau. Und ich kann gleichzeitig mit euch reden, das ist gut. Ja. Um was geht's denn, meine Süßen? Also, wir möchten gerne Mamas werden. Ah. Und was hindert euch daran? Ja, so einige technische Geräte und so. Nee, also, wir haben schon länger drüber Gedanken gemacht. Und ja, dann haben wir festgestellt, dass das gar nicht so einfach ist, das dann durchzuziehen. Darf ich raten, dass ihr ein lesbisches Paar seid? Ja. Ah. Gut, da gibt es gewisse Probleme, die noch nicht so einfach zu lösen sind, noch nicht. Genau, also wir waren ganz blauäugig und haben gedacht, das geht ratzfatz. Und ja, dann sind wir halt zu einem Vortrag gegangen, wo das alles erklärt wurde. Mhm. Und ja, da haben wir halt festgestellt, dass es halt doch 1000 offene Fragen gibt, wo es dann halt noch zu klären ist. Mhm. Besonders was halt auch danach kommt. Ja, wie lange seid ihr denn schon zusammen? Also fast 4 Jahre jetzt. Ja, und seit wann habt ihr jetzt den Kinderwunsch? Also wir reden eigentlich schon seit wir zusammen sind darüber, aber so generell jetzt seit ungefähr einem Jahr. Ja, ihr wart auf einen Vortrag, habt euch informiert. Was sind denn die Hauptprobleme? Also Hauptproblem ist, man muss halt in Deutschland halt verheiratet sein, auch als lesbisches Paar. Mhm. Und dann muss man auch einen Arzt finden, der das macht. Was genau ihr es macht? Also die künstliche Befruchtung. Das heißt, ihr müsst euch einen Samenspender organisieren? Richtig, genau. Ja. So könnte man machen. Also man könnte einen privaten nehmen. Ja. Haben wir aber nachher nach dem Vortrag ausgeschlagen, dass man es halt nicht möchten. Weil es halt auch rechtliche Probleme gibt, dass er dann sagt, ich möchte doch Papa sein und... Ach so, ja, genau. Oder dass er dann uns irgendwie einreden würde oder sowas, weil wir ja schon die Eltern sein möchten. Ja. Und ja, und deswegen haben wir gesagt, gut, dann nehmen wir halt einen Samenspender. Mhm. Und da gibt es halt einen Yes-Name-Spender und einen No-Name-Spender. Ja. Ein was? Ein Erst? Ein Yes-Name. Yes-Name, was heißt das? Genau, es ist halt mit 18 Jahren darf das Kind halt die Daten vom Vater erfahren. Ach so. Ach, wie interessant, das wusste ich auch noch nicht. Ja, das haben wir dann auch erst gelernt, das wusste ich auch. Ach, das nennt man, wie albern, warum kann man das nicht deutsch ausdrücken? Also es heißt Yes-Name-Spender. Und das andere No-Name heißt dann, das Kind wird nie erfahren und ihr würdet es auch nicht wissen, von wem der Samen stammt. Mhm. Wie würde das denn dann funktionieren? Wo kann man das machen lassen? Wo lagern diese Samen zum ja, Beispiel? Ja, man kann halt einen deutschen Spender nehmen oder halt von Dänemark, wobei das halt nochmal eine Kostenfrage ist. Ja, nehmen wir mal an, ihr würdet einen deutschen Spender euch aussuchen. Wo genau lässt man das dann machen? Ja, dann wie gesagt, da muss man halt, da gibt es vom LSVD, das ist ein Lesben-Schwulenverband Deutschland. Ja. Kann man sich halt Ärzte nehmen, die das halt machen, also die halt positiv auf das Thema reagieren. Ja. Und dann kann man halt sich da untersuchen lassen. Ja. Und beantragt das dann halt eine Samenspende. Achso, diese Ärzte besorgen dann auch den Samen von einer Samenbank. Genau. Zum Beispiel. Richtig. Ah ja. Und das ist dann auch rechtlich alles sauber. Das ist alles sauber. Da gibt es aber noch einen Haken in Deutschland. Wenn man, wenn ich jetzt Mutter, also die das Kind austragen würde, würde meine Freundin keinen Anspruch drauf haben. Auch wenn wir verheiratet sind. Ja, ja, das habe ich auch schon mal gehört. Und nach einem Jahr kann sie halt die Stiefkindadoption beantragen. Also eine recht komplizierte Geschichte ist das, ne? Genau, richtig. Also es geht irgendwie schon als Lesbenpaar, aber man muss da eine ganze Menge Hürden nehmen und sich sehr gut informieren. Ja, und dann geht's halt noch weiter, wenn wir das Kind haben und dann halt dieses eine Jahr Laufzeit haben, ob sie das Kind halt adoptieren kann, kommt halt andauernd das Jugendamt vorbei und guckt sich das an, ob das hier alles auch ordentlich abläuft und so. Und achso, da ist das Jugendamt, ich sag's mal provokant, strenger mit lesbischen Paaren als mit heterosexuellen Paaren. Ja, natürlich. Bei Hetero ist ja, kann man keinen kontrollieren. Ja, genau. Ich rede jetzt mit Winnie oder mit Niki? Mit Winnie. Ist das denn für dich okay, frage ich erstmal Niki, dass Winnie das Kind austragen möchte? Ja, prinzipiell wäre das für mich natürlich schon in Ordnung. Also wir haben uns generell halt die Frage gestellt, wer es halt eben durchführen würde und sind eigentlich beide momentan relativ offen, aber... Stelle ich mir in so einer Paarkonstellation schwer vor, die Entscheidung zu treffen, wer das dann austrägt. Denn möchten das nicht beide vielleicht? Ja, im Prinzip ja. Am liebsten hätten wir ja den gleichen Spender für beide Kinder. Ja. Dann wären sie quasi noch verwandt in der Hinsicht. Achso, dass beide schwanger werden quasi. Ja, aber nicht gleichzeitig, sondern halt nachher so ein Geschwisterpaar. Ach so, ja, ja. Geht das zu arrangieren? Ja, das wäre auch möglich. Das wäre auch möglich. Es ist wirklich kompliziert. Ja, aber ja, genau. Jetzt lass mich aber nochmal nachhaken, denn das interessiert mich wirklich sehr. Dieses Yes-Name, wie das heißt, und No-Name. Ja. Für welche Variante würdet ihr euch denn entscheiden wollen? Das ist eigentlich der Hauptdiskussionsgrund. Das glaube ich, das glaube ich. Also bei mir ist eben der Hintergrund, dass ich ohne Vater groß geworden bin. Also der ist sehr früh gestorben, als ich noch klein war. Hier sprechen wir Niki, ne? Ja, genau. Ja, und daher weiß ich halt, wie das ist, wenn man jetzt nie so den Bezug irgendwo zu seinen Wurzeln irgendwo hat, die man ja doch irgendwann mal nachforschen möchte oder einfach mal so ein bisschen ja dem Ganzen auf die Spur kommen will. Und deswegen wäre ich irgendwo schon für einen Yes-Name-Spender. Ja. Wobei es halt auch immer die Frage ist, was nachher für ein Kind am besten ist, ob man... im Endeffekt wären wir ja die Eltern und ob dann noch eine dritte Person so dazugenommen werden sollte oder ob man das ganz lieber von vornherein ganz rauslässt. Was ist denn deine Meinung dazu, Winnie? Ja, also ich war am Anfang ein No-Name-Spender gewesen, weil genau dieses, das mich beschäftigt hatte. Aber nachdem sie halt gesagt hat, ja, ich weiß, wie es halt ist, ohne Vater aufzuwachsen oder nicht zu kennen, wer derjenige war, nur halt ein bisschen Anhaltspunkt zu haben, würde ich doch dann den Yes-Name-Spender nehmen. Ich muss euch beiden sagen, ich habe mich ja damit noch nie beschäftigt. Ich wusste gar nicht, dass das geht mit diesem Yes-Name. Als ihr das gerade gesagt habt, fand ich das spontan gut. Ich finde das spontan gut. Denn natürlich wird euer Kind oder eure Kinder werden natürlich erfahren, dass das alles auf einem unkonventionellen Wege entstanden ist. Das müsst ihr ja irgendwann erzählen. Das ist ja, die Fragen kommen ja sehr schnell. So, und dann kann das Kind ja irgendwann, wenn das Kind erwachsen ist, kann ja dann selbst entscheiden, ob es der Spur nachgehen möchte oder ob es der Spur nicht nachgehen möchte. Genau, richtig, das finde ich auch. Also ich finde auch, man sollte dem Kind das nicht von vornherein irgendwo in die Möglichkeit nehmen. Das finde ich nicht richtig. Es kann ja sogar sein, dass das Kind irgendwann sagt, nee, das interessiert mich nicht mehr, das ist so eine weite, ferne Welt. Aber ihr habt die Möglichkeit ihm quasi durch eure jetzige Entscheidung eröffnet. Und das finde ich gut. Ja, das haben wir im Endeffekt auch überlegt gerade, dass das eigentlich die beste Lösung ist. Ja. Das heißt, dann werden die Daten des Samenspenders da in dieser Samenbank oder wo auch immer hinterlegt. Und die bleiben dann auch da Jahrzehnte. Und irgendwann könnte das Kind sagen, gib mir mal die Daten raus, ich nehme mal Kontakt mit dem Mann auf, der seine Samen da gespendet hat. Richtig, genau. Da steht auch dabei, was er halt ungefähr wie er aussieht und was er beruflich macht. Ja. Also das wird schon halt dann hinterlegt. Wisst ihr, ihr habt euch wahrscheinlich da sehr schlau gemacht. Was sind denn das eigentlich für Männer, die da ihren Samen spenden? Also es sind ganz unterschiedlich. Das ist manche sind Studenten bis zu schwulen Paare. Also es gibt ganz breite Spannweite, was das betrifft. Wir haben, also wie gesagt, wir waren total blauäugig und sind dann diesen Vortrag gegangen und haben tausend Sachen erfahren und eigentlich richtig Angst gekriegt, was da alles auf uns zukommt. Bekommen die da Geld für, die Jungs, wenn die da Samen spenden? Ja, die kriegen Geld dafür. Okay. Wie viel gibt's denn pro Schuss? Also das haben wir jetzt nicht gesagt. Gute Nebenerwerbsquelle, ne, für den einen oder anderen. Na, ich schätze mal, das ist um die 300 Euro in Deutschland. So viel? Nee, glaube ich nicht. Nein, da kann man doch gut leben von. Ja, ich denke schon, aber ich glaube, es gibt eine begrenzte Anzahl, wo man spenden darf. Ja, ich glaube auch. Ich meine, sowas mal gelesen zu haben, dass man da nicht so, dass es nicht endlos geht. Also um den guten Schuss haben wir uns jetzt nicht so gut gekümmert. Ja, um die anderen technischen Fragen. Aber für euch, ich meine, ich hatte mal im weiteren Bekanntenkreis so einen Fall, da war auch ein lesbisches Paar, der Zeuger war ein schwuler, sehr enger Freund. Das sowas käme für euch nicht in Frage. Ja, leider Gottes kennen wir keine schwulen Freunde. Ach so. Aber prinzipiell finde ich das auch super. Also wenn es die Möglichkeit gibt. Ja, wobei natürlich dann die Probleme auftauchen, wie sehr mischt oder will er sich dann auch einmischen in die Erziehung? Soll er das sogar? Ist das gewünscht? Und ne, dann sind plötzlich ist noch einer mit im Spiel und ja, vielleicht ist der Weg sogar der einfachere oder klarere, den ihr da gehen wollt. Ja gut, andererseits ist das Kind hat dann eine Beziehung quasi zu einem nicht Vater, sondern halt es hätte einen Ansprechpartner, so wie ein Onkel oder ja, so. Ja, genau. Die Vaterrolle übernehmen, wäre aber trotzdem da. Und ich denke, gerade durch den Hintergrund von Niki finde ich das gar nicht so verkehrt. Aber leider Gottes haben wir keinen Bekannten, der homosexuell ist. Und ja, jetzt müssten wir halt die andere Variante dann nehmen. Und gerne unbedingt Vater werden will und dann noch mit euch. Da müssen ja schon viele Koordinaten stimmen, dass das auch dann funktioniert. Ne? Das ist ja eine Verbindung dann fürs Leben, kann man ja sagen. Nicht nur für eine. Aber ihr seid ja schon. Wie lange beschäftigt ihr euch jetzt damit schon? Sagst du? Eigentlich ein gutes Jahr. Ja. Und seid aber jetzt schon relativ nah dran, das dann irgendwann in die Tat umzusetzen. Richtig, genau. Ja, super. Ja, finde ich gut. Danke. Absolut. Und wenn ihr dann schwanger seid, wer auch immer oder vielleicht beide, würde ich gerne mit euch nochmal sprechen. Ja gerne, machen ja. wir. Klar. Also könnte das sein, dass es dieses Jahr noch passiert? Ich glaube, das wird eng. Na ja, gut. Also gucken, wie schnell wir sind. Wir lassen von uns hören. Ja. Also, ich finde diese Yes-Name-Variante wirklich toll. Was heißt toll? Die finde ich besser. Ich würde mich für die jetzt spontan, ohne jetzt ganz detailliert darüber nachgedacht zu haben, würde ich mich für die entscheiden. Ich glaube, das ist die korrektere. Ja, die fairste auch irgendwo, ja. Ja, ja. Man trägt ja auch eine große Verantwortung für das Wesen, was da neu entsteht und da darf man ja nun nicht nur sich und seine Bedürfnisse sehen, sondern auch die Bedürfnisse des heranwachsenden Menschen. Ja, genau. Ja. So, ihr beiden Netten, Winnie und Niki. Heißt ihr wirklich so? Sind das Kosenamen? Nee, also meine, ich heiße richtig Vincenza. Ah. Winnie ist halt einfacher. Ja, Vincenza. Ich heiße Nicole. Sehr gut. Ihr beiden, viel Glück und vielleicht, und ich würde mich freuen, nicht vielleicht, ich würde mich freuen, wenn ihr euch nochmal meldet, wenn es dann soweit ist. Alles klar, wir hören uns. Viel Glück, alles Gute, tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Solltet ihr gerade so durch die Kanäle gezappt sein. Wir sind wieder da, nach der Sommerpause zurückgemeldet. Und heute Abend ist wieder eine freie und offene Themennacht. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt. Wir sind live hier im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Herzlich willkommen, sage ich, zu Matthias. Matthias ist 55. Hallo Matthias. Hallo Domian, ich grüße dich. Hallo Matthias, um was geht's? Es geht darum, dass ich jetzt meine Quittung bekommen habe für mein ausschweifendes Leben früher. Ich habe früher sehr, sehr viel getrunken. Also ich bin ein trockener Alkoholiker seit 7 Jahren. Hm. Wie viele Jahre hast du getrunken? Na, gute 30. Oh. Hm. Ja. Dort haben wir es angefangen bei der Bundeswehr. Das hat man ja immer gesagt, da lernt man das Saufen, das stimmt wirklich. Ja. Das ging damals bei mir jedenfalls so. Und naja, auf jeden Fall durch diese ganze Sauferei ist mein Körper rebelliert. Habe aber, und das ist das Kuriose dabei, erst im 6. Jahr der Trockenheit diese sogenannte Polyneuropathie bekommen. Das ist also so eine Nervenkrankheit. Ja. Ist das eine Folge des Alkoholismus? Ja, ja. Ja. Wie zeigt sich Alkohol ist ja Nervengift. Ja, und wie zeigt sich diese Nervenerkrankung? Du musst dir vorstellen, wenn du mit nackten Füßen auf einer heißen Herdplatte stehst. Also wenn du dir die Füße und die Hände verbrennst. Also es ist komischerweise sind nur die Füße und die Hände, also die äußeren Extremitäten, die befallen sind. Teilweise geht es so, dass ich noch nicht mal ein Glas halten kann. Ach. Also laufen geht teilweise schon fast gar nicht mehr. Mittlerweile stehe ich schon unter Opiaten. Ne? Es schmerzt ausschließlich in den Handflächen und ja, an den Fußsohlen. Nein, in den Fingern. In den Handflächen. Ah, richtig. Ja. Also die ersten, also angefangen hat es damals vor nicht ganz einem Jahr. Du musst dir vorstellen, so als wenn du eine Blase unterm Fingernagel hättest. Mhm. Die tut dann unwahrscheinlich weh. Mhm. Ne? Mhm. So, und dann immer Monat für Monat, immer ein Stückchen weiter. Dann war das erste Glied betroffen, dann das zweite Glied und jetzt sind es also schon die gesamten Finger. Und wie ist es bei den Füßen? Zehen ist genauso. In den Zehen. Es ist nicht die ganze Fußsohle, es sind die Zehen. Nein, das sind die Zehen. Die Zehen, ja. Richtig. Wie, ja, als würde man mit den Zehen auf einer heißen Herdplatte stehen. Richtig, genau. Und das Gefühl ist permanent da. Das ist permanent, ja. Auch wenn du die Füße hochlegst und sie nicht belastest, auch dann. Wir haben alles probiert, wir haben das mit Umschlägen probiert, mit Vitaminen, Komplex und. Also ist nichts mehr zu machen. Jetzt, während wir sprechen, sitzt du oder liegst du? Ich liege. Du liegst. Ich liege. Und die Beine liegen hoch? Die liegen etwas hoch, ja. Und du musst einen Telefonhörer in der Hand haben, tut das weh? Nein, momentan nicht. Ich stehe jetzt ja Gott sei Dank, muss ich sagen, unter Medikamenten. Unter sehr starken Medikamenten? Ja, das sind Opiate. Ja. Dieses ist eine Erkrankung, habe ich auch noch nie gehört, eine Folgeerkrankung des Alkoholismus. Ja, richtig. Eine so schwere Nervenerkrankung, die man nicht heilen kann, sondern man kann sie nur betäuben, die Schmerzen. Richtig, man kann sie nur behandeln. Man kann sie aber nicht so behandeln, dass das, wie bei Zahnschmerzen, dass dann nachher die Schmerzen weg sind. Mhm. Und daher die Ursache auch. Mhm. Man kann nur die Schmerzen bekämpfen, mehr nicht. Da gibt es keine Aussicht auf Therapie? Nein. Nein. Gibt es denn also, die... Wir haben es versucht mit der Schmerzklinik, da kriegst du ja auch nur Cocktails von verschiedenen Schmerzmitteln, weil die Abhängigkeitsgefahr ist ja sehr groß bei Opiaten. Ja, natürlich. Na, also natürlich. Es gibt ja viel, die nächste Stufe wäre dann wieder Morphium und dann ist Feierabend, dann gibt es nichts mehr. Besteht denn die Gefahr? Davor habe ich Angst, davor habe ich regelrechte Angst. Ja. Besteht denn die Gefahr, dass sich das von den Fingern weiter ausweitet auf die Handfläche? Ja, das kann passieren. Wie weit kann es sich denn auf den ganzen Körper, auf die Haut? Überall, wo Nerven sind. Ja, die sind ja überall. Ja, eben. Und die Problematik ist ja nicht nur, dass ich jetzt diese Medikamente jetzt bekomme. Ich bin jetzt also heute umgestellt worden auf ein anderes Medikament. Also nicht jetzt oral, sondern auf Pflaster. Mhm. Das ist also so ein Fentanyl nennt sich das. Mhm. Quasi so ein Schmerzmittel, was auch Krebskranke bekommen. Ja. Das wird in der Krebstherapie... Und die Problematik ist, jetzt habe ich den Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben. Ich habe zwar dann keine Schmerzen mehr, wenn das Medikament wirkt, aber dafür habe ich nachts immer Horrornächte. Durch diese Medikamente, die haben ja auch starke Nebenwirkungen. Welche Nebenwirkungen sind das? Ja, das ist, du kannst einmal, funktioniert dein Darm nicht mehr richtig. Du brauchst dann also wieder ein anderes Medikament, damit der Darm wieder anfängt zu, zu produzieren. Mhm. Und wenn das eben nicht ist, kann es bis zum Darmverschluss gehen. Ja, und das ist die Folge dieser Medikamente. Und du sagst Horrornächte. Was passiert in den Nächten? Wenn ich versuche, mich hinzulegen und zu schlafen, dann ist ein Kopfkino. Das heißt, du sitzt in einem Kino, siehst einen Film, aber der Film ist ein Horrorfilm. Achso, du bist zwar nicht dabei, aber du siehst ihn. Ja, das heißt, das hat... Und du kommst aus diesem Kino nicht mehr raus. Das hat was Halluzinogenes, die ja, starken... Ja, so ungefähr, genau. Und das ist tödlich für mich. Also ich habe fast keine Perspektive mehr. Ich kann nicht mehr arbeiten. Ich bin noch nicht mal 3 Stunden am Tag, kann ich, wenn überhaupt. Bin zu 50% jetzt mittlerweile schwerbehindert. Nur durch dieses... Lebst du alleine? Ich lebe alleine, ja. Wie ist der Zustand deiner Leber und der anderen Organe? Also... Leber, Gott sei Dank, toi, toi, toi, tipptopp in Ordnung. Mhm. Das Einzige, was ich jetzt noch dazugekriegt habe, das wird wahrscheinlich auch durch den Alkohol kommen und auch durch etwas Übergewicht. Ich habe also fast 7 Kilo zu viel. Man sagt immer, oh Gott, nur 7 Kilo. Aber 7 Kilo sind 7 Kilo, die haben sich nur am Bauch angelagert. Wie viel wiegst du denn? Und ich wiege jetzt 87 Kilo. Bei einer Größe? 1,79. Ja, ist ein bisschen viel. Ne? Ein bisschen zu viel. Aber du warst bei 25. Ja, du wolltest gerade sagen, da zeichnet sich noch eine Erkrankung ab. Ja, ich habe Diabetes und Gicht. Mhm. Kann natürlich auch alles eine Folge sein von dem Alkoholismus. Du hast gerade am Anfang gesagt, ich muss jetzt den Preis dafür zahlen für meine Ausschweifung, für mein ausschweifendes Leben. Ja, das war eben diese Schauferei. Genau, fast 30 Jahre gesoffen. Wie bewährt? Aber ich muss sagen, es ist nicht so, wie man sich jetzt einen typischen Alkoholiker vorstellen muss, der morgens schon was braucht, um seinen Klapper zu beheben, sondern mir hat der Alkohol regelrecht geschmeckt. Mhm. Also ich habe überwiegend nur Rotwein getrunken, und zwar sehr süßen Rotwein, der geschmeckt hat. Ja. Und ich konnte auch von einem Tag auf den anderen aufhören, nach fast 30 Jahren, ohne dass ich irgendwelche Entzugserscheinungen hatte. Und du hast das so dein normales Leben weitergeführt damals? Ja, natürlich. Ja, du konntest arbeiten gehen. Gefahren, ja, ich bin arbeiten gegangen, bin Auto gefahren, alles. Wie viel hast du denn von diesem süßen Wein dann so täglich konsumiert? Naja, 2 Liter. Ja, das ist natürlich viel. Ja. Das ist natürlich sehr viel. Wie bewertest du das jetzt im Nachhinein? Bereust du das sehr? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mhm. Also ich kann nur jeden warnen, der Alkohol regelmäßig trinkt, ja, und in den Maßen jetzt, sage ich mal, wenn man nach dem Essen ein Bier oder einen Schnaps trinkt, das will ich jetzt dann nicht verteufeln. Naja, aber ich sag mal, diese Exzesse, die ich jetzt also mittlerweile auch mitkriege von den Jugendlichen, die da Wochenende Komasaufen machen, die wissen gar nicht, die wissen nicht, was die sich im Laufe des Lebens antun, und die Rache kommt. Weißt die du? Kommt irgendwann. Das Wahnsinnige ist, dass man das erst kapiert, glaube ich, wenn man es am eigenen Leib... Spät ist. Ja, wenn das dir jemand damals gesagt hätte, wäre es hier reingegangen und da wieder raus. Natürlich. Ne? Hättest du gesagt, komm, was redet der Alte? Und lass mich in Ruhe. Ich will meinen Spaß haben. Natürlich. Na klar. Ja. Du bist alleine, sagst du? Du bist Single? Ich bin alleine, ja. Zu dieser ganzen Krankheitstragik gesellt sich da auch so ein Gefühl der Einsamkeit? Mhm. Das kommt dazu. Ja. Wann? Also ich bin kurz vorm Heulen. Wann weil ich nicht mehr das machen kann, was ich machen wollte. Ja. Und ich kann nicht rausgehen, nicht mal ins Kino oder es muss ja nicht die Kneipe sein, aber zumindest mal wenn man Bekannte hat, mit denen mal rausgehen, mal was unternehmen, mal Dart spielen, Schach oder Skat oder so. Ich kann es nicht, weil ich kann nicht lange sitzen, ich kann nicht lange stehen. Das heißt, du bist die meiste Zeit zu Hause bei dir in der Wohnung und kümmerst dich um die Schmerzen und die Schmerzbehandlung. Ja, ich gehe nur montags raus zum Einkaufen und dann freitags nochmal und das war's dann. Hm. Gibt es einen Freundeskreis oder einen Freund? Einen habe ich, ja. Einen soliden Freund, wirklich einen Freund? Ja, das ist ein sehr guter Freund. Ja. Den habe ich damals in der Therapie kennengelernt. Hat er auch Alkoholprobleme gehabt. Ah ja, habt ihr eine gemeinsame Grundlage, Erfahrungsgrundlage. Mhm. Ja, natürlich. Und das ist auch wichtig, sowas zu haben. Wenn es einem wirklich dreckig geht, kann ich ihn Tag und Nacht anrufen. Mhm. Nur mittlerweile kann ich ihn nicht anrufen, weil er ist um die Uhrzeit am Arbeiten. Wie lange liegt denn deine letzte Beziehung zurück? Meine letzte Beziehung? Mhm. Boah, das sind... Na, 2001 war das, 8 Jahre. 8 Jahre und 7 Jahre bist du trocken. Ja. Kannst du sagen, könnte man sagen, dass der Alkohol dir auch die Beziehungen, die du vielleicht dann immer wieder hattest, zerstört hat? Auf jeden Fall. Also das auch noch als große, schlimme Nachwirkung von der Alkoholzeit. Ja. Also die Gleichgültigkeit, die sich dann im Laufe der Jahre beim Alkoholgenuss einschleicht, ist sehr gravierend. Nur man kommt, wie gesagt, erst hinterher darauf, wenn man mit klarem Kopf wieder durchs Leben läuft. Was hast du denn eigentlich beruflich gemacht früher? Ich war Einzelhandelskaufmann. Und kannst jetzt gar nichts mehr machen? Wie gesagt, ich kann nicht stehen, nicht gehen. Mhm. Ja. Also gut, durch die Medikamente, also sagen wir so 2 bis 3 Stunden könnte ich vielleicht täglich noch arbeiten, aber versuch dann mal einen Job zu kriegen. Ja. Geht nicht. Diese Nervenerkrankung, sagst du den Namen nochmal? Polyneuropathie. Ja. Hast du dich mal im Internet ein bisschen schlau gemacht? Was ist da so für... Na, ich bin ja selbst nebenbei noch seit 1975 bin ich ja Sanitäter. Mhm. Und habe mich da auch so zwischendurch auch weitergebildet. Also ich weiß, was diese Krankheit bedeutet. Mhm. Ich weiß auch, dass ich mit meinem Arzt darüber reden kann. Der ist also ein Schmerztherapeut. Ja. Und es gibt auch nicht irgendwelche Alternativen, vielleicht naturheilkundlichen... Wir haben alles ausprobiert, glaube ich mir. Dennoch, also angefangen von den milden Schmerzmitteln wie Gabapentin und Lyrica und wie sie alle heißen. Das sind Medikamente, die ja oberflächlich helfen, aber nicht auf Dauer. Ja. Dennoch kann ich ja mal hier in die Kamera und ins Mikrofon fragen, wenn jemand Erfahrungen hat und vielleicht eine Idee hat, bitte meldet euch bei uns und wir reichen das gerne dann an den Matthias weiter. Aber sehr gerne, sehr gerne. Also ich bin für jede Hilfe dankbar. Mhm. Ich möchte irgendwie davon wegkommen von diesen Opiaten. Mhm. Also die machen einen auch im Kopf irgendwann ein bisschen blöd. Vielleicht kriegen wir einen Tipp. Das wäre toll. Aber ich habe deinen Anruf auch als Warnung aufgefasst. Ja, wenn es vielleicht auch nicht sehr viel wirkt, aber immerhin ist es gut, wenn man es immer und immer wieder sagt, finde ich. Ja, natürlich. Ja. Also ich kann nur davor warnen, also den Alkohol sollte man nicht verteufeln. Er hat auch seine guten Seiten, aber überwiegend nur schlechte. Hm. Matthias, dann bleibt mir zu wünschen, dir wirklich alles Gute zu wünschen. Und dass vielleicht doch irgendein Weg gefunden wird, dass du Linderung erfährst. Und ja. Ich verspreche dir, wenn natürlich bei uns was ankommt, kriegst du sofort die Information. Das wäre super. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Und ich bedanke mich, dass du aufmerksam zugehört hast. Sehr gerne. Du machst eine tolle Sendung. Vielen Dank, Matthias. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Danke dir. Tschüss. 0800 220 50 50. Unsere Telefonnummer kostenfrei nach wie vor für euch. Und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Freie Themennacht. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert, das euch auf den Nägeln brennt, über das ihr gerne mit mir einfach mal so ein bisschen plaudern wollt oder streiten wollt oder vielleicht auch intensiv euch unterhalten möchtet. Herzlich willkommen, Sascha. Sascha 29. Hallo. Hallo. Sascha, grüß dich. Um was geht's? Naja, ich brauche einfach mal einen Rat von dir. Und zwar, ich bin halt verheiratet und habe zwei Kinder, die sind 2 und 4. Mhm. Und das dritte Kind ist auf dem Weg. Aber ich sag mal, die Beziehung zwischen mir und meiner Frau, die ist platt. Platt ist ja schon krass ausgedrückt. Ja, weil ich sag mal, das Sexleben zwischen mir und meiner Frau, das, da kannst du die Uhr nachstellen, so freitags von 10 Uhr bis 10:02 Uhr und nur im Schlafzimmer und Licht aus und Decke drüber und ja nichts machen und das ist schon mal das Erste und ich bin ich will schon sagen, dass ich so ein kleines bisschen nymphomanisch veranlagt bin, weil ich mag Sex sehr gerne und ich würde ihn am liebsten immer und überall haben. Mhm. Das Zweite ist halt, sie kriegt es nicht geregelt, sag ich mal, Haushalt und Kindererziehung, weil ich muss dazu sagen, ich bin halt Fernfahrer und bin halt viel unterwegs. Ich höre es schon, du bist irgendwie unterwegs, ne? Im Moment auch. Genau. Im Auto. Und, lass mich mal eben kurz fragen, damit ich es mir klar machen kann. Zwei Kinder, das dritte ist unterwegs. Wie lange seid ihr generell zusammen schon? 7 Jahre. 7 Jahre. Mhm. Und 5 Jahre davon verheiratet. War das denn am Anfang so mit der Leidenschaft, war das besser oder hat das am Anfang schon nicht richtig geklappt? Nö, das war am Anfang war das wunderbar und gut. Also ich sag mal, da sind so... knallhart auszudrücken, sie hat im Prinzip alles mitgemacht, egal ob im Sexleben oder auch privat. Sie war halt 3 Jahre konstant mit dem LKW mit und ach so. Lauter so Sachen. Also ich habe halt damals wirklich gedacht, das ist die Frau fürs Leben und hurra und endlich habe ich's. Und naja, mittlerweile ist es halt so, wenn ich zu Hause bin, wir streiten uns nur noch, wir schreien uns an, wenn die Kinder irgendwas machen, die werden fast nur noch angeschrien und Wie kam es denn dann zu der Entscheidung, noch ein drittes Kind in die Welt zu setzen? Ja, das war eigentlich mehr oder weniger ein Verkehrsunfall. Ah, ja. Also es war eigentlich nicht geplant und dann war es halt da und ich kann das nicht. Ich kann halt jetzt nicht von meiner Frau verlangen zu sagen, wir haben mal 2 Minuten Sex gehabt und du musst jetzt zum Arzt gehen und musst das wegmachen lassen. Nein, also das mache ich halt nicht. Wie viele Tage im Monat bist du zu Hause? Also ich bin eigentlich jedes Wochenende zu Hause. Ach so, jedes Wochenende, das schon. Ja. Ja. Und jedes Wochenende verläuft mit Streitereien, Spannungen. Jo. Es ist keine schöne Zeit dabei. Nö. Keine. Ja, also ich sag mal, von 24 Stunden ist vielleicht eine Stunde, wo eine schöne Zeit ist und der Rest ist halt einfach nur. Sie schreit mich an, ich schreie dann zurück. Ich frage mich dann, was sie, wenn ich nach Hause komme, die Wohnung, die sieht halt manchmal, nicht immer, manchmal sieht es halt aus wie Sau. Mhm. Und da frage ich mich dann halt, sage ich, was machst du die ganze Woche? Also es kann doch nicht so schwer sein, einen Haushalt zu führen die Kinder, du kannst ja mal und mach da und sie weiß alles, sie kann alles, sie hat alles schon mal gemacht und das sie klingt hat prinzipiell immer recht. Und das klingt ja aber schon sehr herbe. Ja. Das klingt sehr herbe. Klingt nicht nur sehr herbe. Das ist herbe. Es ist halt so, wenn meine Kinder nicht wären, würde ich halt wirklich zum Teufel schicken. Aber das Problem ist halt, bei 3 Kindern, wenn ich mich da jetzt von ihr trenne, dann kann ich mir die Kugel geben. Aber auf der anderen Seite, mit ihr zusammen zu bleiben, der Kinder wegen, das taucht halt auch nicht wirklich viel. Höre ich daraus, also so ganz unter uns beiden Männern jetzt, dass da an Gefühlen eigentlich nichts mehr ist zu der Frau? Sie ist halt die Mutter meiner Kinder. Okay, das beantwortet meine Frage. Das denke ich mir. Was glaubst du denn, was sie für dich noch empfindet? Das ist schwierig zu sagen, weil es gibt eine Zeit, wo sie halt wirklich viel macht. Ich meine, ich verlange jetzt nicht, dass sie mich begöttert, so wie sie im 18. Jahrhundert mal gewesen ist. Die Frau sagt nichts, der Mann weiß alles. Aber ich sag mal, ich bin halt ziemlich viel unterwegs. Ich habe ein Haus gekauft, ich habe das Bar bezahlt, dafür habe ich geackert wie ein Bekloppter. Es stehen zwei Autos auf dem Hof, es sind zwei Motorräder da, meine Kinder haben alles, was sie brauchen und. Und dann, dabei ist die Liebe auf der Strecke geblieben. Vielleicht ist naja, das sicher, na klar. Mhm. Aber wenn dann halt irgendwas kommt, dann heißt, ja, ich habe dir ja drei Kinder geschenkt. Ja, hallo, was glaubst du, was ich hier draußen mache? Ich sitze dumm vorm Bett und gucke blöd aus dem Fenster. Also. Ist es denn möglich, dass ihr beiden ganz sachlich und ruhig über eure Situation redet? Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Habt ihr euch gleich in den Haaren. Wenn ich das versuche, dann heißt es immer gleich, ja, wie passt dir vielleicht, wenn es dir nicht passt, kannst ja gehen. Ich gehe mal davon aus, dass du dich gar nicht auf die Wochenende freust. Nö. Also, jein. Ich freue mich auf meine Kinder. Auf die Kinder, ja, natürlich. Ja, klar. Ja, ja. Keine Frage. Ich bin auch gern mit meinen Kindern zusammen und ich liebe meine Kinder abgöttisch. Aber, Hat sie denn irgendwie mal vielleicht auch in der Wut mal irgendwas gesagt, wie sie sich vorstellen kann, wie das weitergeht? Ihr seid. Ja, dass sie alles, dass sie sagt und ich springe. Ich gehe mal davon aus, dass sie auch so in deinem Alter ist. Du bist 29? Sie ist 27, ja. Okay. So könnt ihr die nächsten 30 Jahre nicht leben. Na, definitiv nicht. Also, dann laufe ich amok. Das geht mal frei überhaupt nicht. Mhm. Mensch, Sascha, das hört sich so heftig an, dass man da fast nur noch eins zu sagen kann. Aber ich will trotzdem. Im Prinzip weiß ich, was du sagst. Ja, nein, letztendlich läuft es ja auf eine Trennung hinaus. Naja, schon, aber das Problem ist, wenn ich mich von der Frau trennen kann, ich mir die Kugel geben. Warum? Ich kann mir sagen, ja, hallo, die hat das Haus ist da. Ja, es sind zwei Autos da, es ist. Ja, da sind die Autos sehr, weg. Sehr, sehr hohen Materialwert da und sie sagt klipp und klar, Pass mal auf, Sascha. Du hast mir gerade gesagt, das Haus ist bar bezahlt. Also, das heißt, ihr steckt nicht in dicken Schulden. Nö. Nee. So. Da sagt jetzt der gesunde Menschenverstand und jeder Außenstehende, all das, was du gerade aufgezählt hast, ist unangenehm, ist schwierig, aber das lässt sich regeln. Aber ich fahre dann im Prinzip 4 Wochen Fernverkehr für 928 Euro. Mhm, weil, sag ich mal, bei 3 Kinder Unterhalt, bei dem Verdienst, den ich jetzt im Moment habe, ich habe mich ja schon mal schlau gemacht, so ist es ja nicht. Mhm. Und ich war auch schon beim Rechtsanwalt und der Rechtsanwalt hat dann klipp und klar zu mir gesagt, dass er, wenn du zusehen willst, dass du klarkommst, würde ich halt versuchen, irgendwie mit dir auszukommen, weil wenn du dich trennst, dann macht sich der deutsche Staat platt, weil der Vater Staat sagt ganz einfach, du verdienst das Geld, du musst den Unterhalt bezahlen. Das sagt der Rechtsanwalt und hat da natürlich einen ganz anderen Blick drauf, als ich das jetzt habe, nachdem du mir das erzählt hast. Ich sehe jetzt in erster Linie dich, du erzählst mir das. Ich höre aus, dass es dir scheiße geht, reden wir doch Klartext. Ja klar geht's mir scheiße. So. Ich meine, ich suche mir meinen Sex draußen irgendwo, ich gehe fremd, Du gehst fremd, du holst dir deinen Sex draußen, du streitest dich mit deiner Frau vor deinen Kindern. Was ja schon das Allerschlimmste ist überhaupt für Kinder und in einer Familie. Also ich versuche es eigentlich immer abzuwenden, indem ich dann... Aber die Kinder kriegen ja mit, dass ihr euch, dass Mama und Papa sich nicht lieben, ja. So. Da schreit es ja aus allen Ecken, da muss etwas passieren. Da muss was passieren. Ich kann dir das jetzt finanziell nicht schön reden. Das weiß ich nicht. Ich sag dir jetzt nur mal so meine Einschätzung, was das Emotionale anbelangt. Dass da was entschieden werden muss. Lass mich fragen. Ist die Frau noch? Wäre sie bereit? Das wäre ein Klassiker, zu einer Eheberatung zu gehen. Genau darauf wollte ich ja hinaus. Ich habe ihr schon angeboten, ich sage, lass dich, weil ich muss dazu sagen, sie hat halt eine Jugendzeit erlebt. Also ihre Eltern sind halt beide, sage ich, Mitglieder dieser sogenannten Rockergruppe, was weiß ich, Angels heißen die, glaube ich. Der Vater ist total neben der Spur, ja. Für den gilt nur am Motorräder und saufen hier und saufen da. Die Mutter, naja gut, das wollen wir jetzt mal dahingestellt sein lassen. Ich habe zu ihr gesagt, ich suche dir eine Familienberatung beim Jugendamt. Nein, ich hole mir keinen Idioten vom Jugendamt ins Haus, der mir erzählen muss, wie ich mit meinen Kindern umgehe. Nee, das soll sie auch nicht. Ihr beiden sollt zusammen zu einem Eheberater gehen. Ja, das ist für sie Schwachsinn. Was für sie? Weil entweder es funktioniert so, wie sie das will. Mhm. Also ich würde sagen, sie ist sehr dominant und da spiele ich halt einfach nicht mit, weil... Ja. Es funktioniert alles wunderbar, solange ich das mache, was sie von mir will. Ja, ich verstehe schon. So, ich sage dir jetzt nochmal, ich finde, es muss was geschehen. Wenn die Sache so verhakt ist, muss die Perspektive sein, dass du da rauskommst. Ich weiß, müssen wir jetzt nicht wiederholen, dass das mit vielen, vielen Schwierigkeiten und Komplikationen verbunden ist. Ich finde, den nächsten Schritt, du hast jetzt hier angerufen, der nächste Schritt sollte sein, dass du alleine zu einem Eheberater gehst. Da bist du mit einem Fachmann zugange, der sowohl die juristischen als auch die psychologischen Sachen ganz gut beraten kann. Ich würde dir gerne von meiner Psychologin jetzt mal da ein paar Adressen an die Hand geben. Darüber hinaus kann sie dir vielleicht auch noch ein paar Sachen sagen. Du hast ja auch mich angerufen, um einfach mal nur eine außenstehende Meinung zu hören. Die außenstehende Meinung sagt, Junge, mach dir dein Leben nicht kaputt. Und du bist dabei, es dir kaputt zu machen. Ja klar, also ich verkrieche mich im Prinzip in der Arbeit. Ich freue mich, wenn ich samstags morgens nach Hause komme, spätestens um 10 Uhr sitze ich da und sage mir, Gott sei Dank, hoffentlich ist bald wieder Sonntagabend. Furchtbar. Was ist das für ein Leben? Naja, nein. Gar kein. Ja, und Respekt auch für deine Leistung, dass du ein Haus hingelegt hast und dass es das materiell also gut läuft. Das heißt, du bist ein Kerl, der auch Disziplin hat und auch einen Ehrgeiz. Wenn du diese Kräfte jetzt kanalisierst in die Richtung, dass du da eine ordentliche Lösung findest, wirst du auch eine Lösung finden. Bin ich ganz sicher. Du wärst nicht der Erste, der es schaffen würde. So aussichtslos ist es nicht. Ja, das Problem ist, wenn das alles nicht so kompliziert wäre, ja, wenn also sie jetzt im Prinzip alleine wäre, dann hätte ich und ich halt verheiratet wäre, dann hätte ich gesagt, da vorne hat der Zimmermann das Loch gelassen. Das Problem ist halt einfach nur, man hört das immer wieder, dass die Frauen dann anfangen von wegen, ja, du kriegst die Kinder nicht mehr zu sehen und das Druckmittel ist halt nun mal meine Kinder, weil ohne meine Kinder bin ich gar nichts mehr. Ja, aber davon darf man sich als Mann nicht einschüchtern lassen. Da gibt es mittlerweile genügend Wege, dass man sich sein Recht auch da ganz klar festschreiben lassen kann. So einfach ist es nun auch nicht mehr für die Frauen. So, Sascha, jetzt legst du bitte auf und wirst von Simone zurückgerufen. Das ist heute Nacht meine Psychologin. Die gibt dir erstmal ein paar Sachen an die Hand und mit ihr, sie hat das Gespräch mitgehört, kannst auch noch ein paar Worte reden. Alles klar. Ich wünsche dir viel Glück und alles Gute. Jo, danke dir. Tschüss, Sascha. Tschüss. Ciao. Oliver, 39, guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Oliver. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, was soll ich sagen? Den Teufel besiegt und den Belzebub geerntet. Erzähl mal ein bisschen, klar. Ich bin Anfang der 90er an einer Hepatitis C erkrankt und die wurde Mitte der 90er Jahre zufällig festgestellt. Dann wurde eine Interferontherapie eingeleitet, die misserfolglich war und danach hatte ich Depressionen, wo ich nicht weiß, wo ich mehr hin sollte, war dann auch nach dieser Interferonbehandlung austherapiert für 2 Jahre, es gab da nichts mehr. Kurze Unterbrechung, bevor du weiter sprichst. Weißt du, wo du dir Hepatitis C geholt hast? Ja, weiß ich. Ich war beruflich in Asien und hatte da einen Motorradunfall und hatte viele offene Wunden, war da in einem Militärkrankenhaus und danach waren meine Leberwerte mal schlecht, mal gut. Keiner wusste zu der Zeit, weil ich war geimpft gegen Hepatitis B und all sonstigen Sachen, was wirklich los war. Mein Alkoholkonsum war normal, wie auch immer, aber letztendlich hat es keiner herausgefunden, bis ich dann 96 zu meinem Geburtstag zum zweiten Mal Blutspenden war, gehen wollte und mir dann gesagt wurde, ich müsste mal mit der Ärztin sprechen, die mir dann sagte, also meine Viruslast ist so extrem hoch, ich müsste mich sofort in eine Interferonbehandlung begeben, was ich dann auch gemacht habe. Und nach dieser Behandlung, wie du gerade angefangen hast zu erzählen, ging es dir seelisch sehr schlecht? Du hast dann Depressionen gelitten? Ja, also vorher ging es mir schon schlecht. Ich bin auch Taucher und wusste nicht mehr, warum ich nicht mehr tauchen, keine Nachttauchgänge mehr machen konnte. Also es brannte sich irgendwie an, dass irgendwas mit mir nicht stimmte, bis eben diese Blutspende da kam und ich dann wusste, Mensch, das ist das. Ich bin nur ein Schatten meiner selbst gewesen, die ganzen Jahre jetzt schon. Und jetzt weiß ich, warum. Und dann habe ich mich zusammengerissen und habe mich dann in Behandlung begeben und die Therapie wurde dann nach 8 Monaten abgebrochen. Mir ging es in den 8 Monaten alle 2 Tage so heftig mies. Das kann ich überhaupt gar nicht beschreiben. Wir sind jetzt immer noch erst so Mitte der 90er Jahre. Was du gerade erzählst. Ganz genau, richtig. Lass es mal nur um den Gesamteindruck zu gewinnen, den Sprung mal nach jetzt machen. Wie geht es dir denn jetzt? Okay, jetzt geht es mir total mies. Mir geht es so mies, dass ich also nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll mit mir. Denn ich habe mich schon oft in psychologische Behandlung begeben, aber all das hat nichts gebracht. Diese ganzen Antidepressiva, die haben nicht geholfen. Das heißt, es geht dir seelisch sehr schlecht? Ja. Und körperlich auch. habe total abgebaut, ich kann nicht mehr essen. Alles, was dazugehört, zu Depressionen, zu diesem ganzen... Du sagst, du hast den Teufel mit Belzebub ausgetrieben. Wie meintest du das? Ja, ich habe, wie gesagt, die Krankheit besiegt, diese Hepatitis C, die mich... Ich sollte mich dann nach der ersten fehlgeschlagenen Interferonbehandlung bei Intertransplant melden wegen der... Ja, verstehe, weil diese Interferon die Depression ausgelöst hat. Nein, ich sollte mich... Das war ja damals noch gar nicht wirklich das Thema. Das war eigentlich nach der Interferonbehandlung wurde ich entlassen mit einem Totenschein in der Tasche. Ich soll mich transplantieren lassen, bei Intertransplant auf die Liste setzen lassen und ich hätte nur noch eine Lebenserwartung von 2 Jahren. Das war Fakt. Lebertransplantation. Ganz genau. Mhm. Und da war ich gerade Ende 20. Mhm. War frisch verheiratet, meine Firma musste ich schließen. Meine Frau, nicht deutsch, habe ich mit nach Deutschland genommen. Die wusste natürlich überhaupt nicht, was mit mir los ist. Mhm. Aber die Tatsache ist jetzt, dass es dir seelisch nach wie vor sehr schlecht geht. Ja, richtig. Und körperlich auch nicht dolle. Richtig. Mhm. Du, was habe ich gesagt, 39 bist du. Richtig. Wie lebst du zurzeit? Ich lebe von einem Tag in den anderen. Du kannst nicht arbeiten, das geht nicht. Richtig, ganz genau. Du bist dann folglich immer zu Hause. Richtig. Und bist alleine, bist solo. Richtig. Ja. Wie wirst du denn zurzeit behandelt oder wirst du überhaupt behandelt? Ja, ich hatte eine Behandlung angestrebt, weil ich auf eigene Faust mal wieder recherchiert habe, ob es da nicht was Neues gibt mit Antidepressiven. Und dann bin ich auf das Medikament Valoxan gestoßen, was einen ganz kompletten anderen Wirkungsansatz haben soll. Habe ich dann auch genommen über 4 Wochen, aber da ging es mir auch wieder so mies. Hast du das in ärztlicher Begleitung, in Beobachtung genommen? Ja, in ärztlicher Begleitung, genau. Mhm. Und wie gesagt, ich glaube an Ärzte überhaupt nicht mehr. 12 Jahre, 13 Jahre ist so eine lange Zeit. Ich bin so hin und her geschaukelt worden in den verschiedenen Kliniken, wo ich war. Würdest du sagen, dass das Hauptproblem eigentlich die Psyche im Moment ist? Absolut. Ja. Das Absolut. Heißt, man hat dich damals mit der Aussicht, dass du eigentlich transplantiert werden müsstest, entlassen. Richtig. Die Leber hat sich wieder einigermaßen, also so ein bisschen regeneriert? Nein, danach habe ich ja noch eine zweite Interferonbehandlung gemacht. Und zwar als Studie mit dem Rebavirin. Das kommt aus der HIV-Forschung und das wurde damals an Hepatitis-Patienten ausprobiert. Mit welchem Erfolg? Mit einem sehr guten Erfolg. Also, das heißt, dass ich also mit der Hepatitis C keine Probleme mehr habe. Ja, verstehe. Also wenn ich das jetzt im Verhältnis stellen soll, hätte ich gerne lieber wieder die Hepatitis C als diese blöden Depressionen. Ne? Also die Seele. Warst du mal in einer stationären Behandlung? Ja, war ich auch. Hat nichts genutzt? Nee. Hast du nur von oben herab behandelt. Hast du einen guten Psychiater? Nein. Auch nicht. Ich habe mehrere versucht und alle fahren dann immer auf diese gleiche Schiene. Eigentlich wäre das natürlich ein Fall für einen Psychiater und dann für einen sehr guten Psychiater, der sich genau mit der... Domian, du wartest ja 6 Wochen, 6 Monate, fast ein Jahr auf jemanden, wo du dich mal vorstellen kannst. In 3 Gesprächen findest du raus, das passt ja sowieso nicht. Dann wartest du wieder. Wie lange soll das noch gehen? Ja, das stimmt. Ich bin am Ende. Ja, das reicht. Das ist unser Gesundheitssystem. Ja. Ja. Ne? Dieser Mann, der die letztliche Medikamentengeschichte da betreut hat, ist das ein Psychiater? Nein, das ist mein Hausarzt. Wie ist der denn so drauf? Der ist allem offen. Der weiß, dass ich mich über meine Jahre hin schlau gemacht habe in der Medizin und dass ich mir praktisch immer selber helfe irgendwie. Was rät er dir denn? Er rät mir auch, nur in psychologische Behandlung zu gehen. Nur er kann mir auch nicht wirklich einen Menschen sagen, der mich da betreuen kann. Na. Also dieser Hausarzt, zu dem hast du schon Vertrauen. Ja, absolut. Und der sagt zu dir, der kennt dich ja nun sehr gut und kennt die ganze Krankheitsgeschichte, der sagt, du musst in psychologisch-psychiatrische Behandlung. Ja. Sagt der, du musst in psychologische oder in psychiatrische Behandlung? Ich denke, es ist beides notwendig. Beides nach so langer Zeit denke ich, dass einfach beides notwendig ist. Mhm. Ich meine, das ist natürlich ein Ratschlag, den man dann sehr, sehr ernst nehmen muss, wenn der Mann, der dich am besten kennt wahrscheinlich, wenn der das so sagt. Nun weiß ich natürlich auch, in welcher Zwickmühle, Zwangslage so viele Menschen sind, wie du es gerade geschildert hast. Als Kassenpatient muss man ewig warten. Ja. Und dann hat man ein Gespräch und merkt, das ist nicht die richtige Person. Und dann wartet man wieder ewig und wieder ewig. Das habe ich jetzt 12 Jahre hinter mir. Also es geht nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Bist du, ist es so sehr, dass du manchmal daran denkst, dass du keine Lust mehr zu leben hast? Ständig. Bist du einsam auch? Klar. Wie soll ich darüber reden? Die Familie hat sich distanziert, alles. Gibt es niemanden mehr in deinem Umfeld? Nicht wirklich. Also hast du noch Eltern? Nicht wirklich. Was heißt nicht wirklich? Meine Mutter hat sich distanziert, schon vor einiger Zeit. Mein Vater ist tot. Der war sowieso ein totaler Katastrophenmann. Hat die Mutter sich distanziert wegen deiner Erkrankung? Ja, natürlich. Weil sie damit nicht mehr zurechtkommt? Natürlich. Wie bewertest du das? Es ist halt so. Wie kann ich verstehen, wie krank du bist, kann ich dich verstehen. Das kann nur jemand für sich selbst erfahren. Gibt es denn, gab es akute Versuche der Selbsttötung? Ja, einmal in den 2 Jahren, wo ich austherapiert war. Aber dann habe ich eine Bauchspeicheldrüsenentzündung gekriegt von meinem ganzen Medikamentenschrank. Das kam dann auch noch dazu. Ja. Mhm. Und dann beim zweiten Mal habe ich dann einen Freund gefunden, der einen Schlüssel von meiner Wohnung hatte. Ich aber nicht wusste, dass er kommt. Und damit habe ich ihn dann auch noch belastet und damit ist er auch weg. Oliver, das ist für mich jetzt eine ganz, ganz schwierige Situation. Ich spüre deine Not und ich spüre auch, in welcher Not du bist, dass du dann in einer solchen Sendung anrufst. Das für uns Bedrückende ist natürlich, dass wir dir direkt und gezielt auch nicht helfen können hier. Das geht mir sehr schwer über die Lippen, aber das ist leider so. Das Einzige, was ich jetzt wirklich machen kann, ist, dass ich dir ein ausführliches Gespräch mit meiner Psychologin anbiete, ob die irgendeine Idee noch hat, was du doch gezielt und schnell tun könntest. Es gibt ja wie in allen Regeln auch immer Ausnahmeregelungen, wo man vielleicht doch noch dann was machen kann. Ja. Ich wünsche dir natürlich von tiefstem Herzen, du bist ein junger Kerl noch von 39, dass du da die Kurve bekommst. Du hast doch sicher auch noch, wenn es dir besser ginge, noch Träume im Kopf, was du gerne machen würdest, wenn es dir besser ging. Was wäre das? Das wäre eine Menge. Sag mal, ein paar Beispiele. Ich würde gerne wieder zurückgehen nach Asien. Da habe ich mich sehr heimisch und wohl gefühlt. Was hast denn du da beruflich gemacht? Ich Korallen und Fische importiert nach Deutschland. Ach so. Einen großen Einzelhandel gehabt zum Meerwasser-Aquarist. Mhm. Das ist natürlich ein großer Traum, ne? Ja. Das heißt, da hast du dich wohlgefühlt? Da habe ich mich wohlgefühlt, da habe ich meine Frau gefunden. Ja. Über die Frau haben wir gar nicht weiter geredet. Von der bist du getrennt seit wann? Wir haben uns scheiden lassen, 2003. Mhm. Lag das auch mit der Erkrankung zusammen? Ja, auch. Auch, klar. Klar. Sie hat Sachen mit mir erlebt, die eine deutsche Frau nicht mitgemacht hätte. Mhm. Speziell auch in der Zeit, wo ich austherapiert war. Ja, das ist natürlich für einen Angehörigen oder für einen Partner auch extrem belastend und schwierig. Ja, natürlich. Ja. Und wenn du nicht weißt, was mit dir selber los ist, wie willst du das dann dem Außenstehenden erklären? So, Oliver, jetzt machen wir das, was ich hier gerade angeboten habe. Wir werden dich jetzt zurückrufen und haben dann auch noch sehr viel Zeit im Hintergrund, dann mit dir ausführlich zu reden. In der Hoffnung, mit der kleinen Hoffnung, dass wir dir irgendwie ein bisschen helfen können. Vielleicht eine Idee. Ja. Eine Idee reicht ja schon. Ja, ganz genau. Manchmal helfen kleine Ideen weiter. So, jetzt legst du auf und wir rufen zurück und ich wünsche dir von Herzen, von meiner Seite aus, erstmal schon mal ganz, ganz, ganz viel Glück und alles Gute. Und ich wünsche dir Gesundheit. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss. So, und jetzt bin ich verbunden mit Bettina und Bettina ist 47. Hallo Bettina. Ja, hallo. Bettina, hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Um was geht's denn? Ich grüße dich. Was ist dein Thema? Ich habe schon mal ich wollte was Erfreuliches erzählen. Ja, sehr gern. Nur zu. Jo, und zwar bin ich als Blinde auf dem Nürnbergring gefahren. Du bist als Blinde auf dem Nürnbergring gefahren? Genau. Haben wir beide schon mal telefoniert? Nein, es war reiner Zufall. Ich war ein halbes Jahr bei der Mutter, die hat Kölner WDR. Ach so. Und ich bin in eine andere Ecke, krieg nur Düsseldorf. Ach, das ist ja toll. Weil irgendwann hat mir das schon mal jemand erzählt, was ich völlig irre finde. Ein blinder Mensch fährt auf den Nürnbergring. Ja. Erzähl, wie das funktioniert hat. Ja. Und ich habe das gehört im Fernsehen und habe gesagt, ach nee, ruf mal an. Ne? Mhm. Und dann habe ich auch direkt eine Stimme dran gehabt, war ganz nett. Ja. Und dann, ach, können Sie jemand da hinschreiben? So, nee, ich kenne jemanden, der macht da Fax, ne? Ja. Und dann habe ich einen guten Kumpel angerufen. Und dann habe ich gesagt, guck mal, schick mal Fax rüber. Lass uns mal die Vorgeschichte sparen, weil wir nicht mehr so viel Geld haben. Lass uns mal gleich zur Sache kommen. Ja, ja. Wie viel, du sitzt mit einem Beifahrer im Auto. Ja, als Fahrschullehrer war. Ein Fahrschullehrer. Du sitzt aber am Steuer. Ja. Du bist eine blinde Frau. Ja. So, wie kann ich mir das vorstellen, dass du dann nicht gegen, weiß ich, irgendwie in die Seitenplanken reinfährst? Ja, das war so. Wie kriegst du die Kurve? Ja, es sind ja so viele Kurven gewesen. Genau. Genau. Und wir sind erstmal eine Runde so gefahren, da war der Fahrschullehrer an der Seite, also am Steuer. Ach so. Und ich durfte erstmal fühlen, wie das ist. Ja. Und dann durfte ich die erste Runde fahren. Und hat der dir dann gesagt, sie müssen jetzt nach links drehen, nach rechts drehen? Ja, haben wir Anweisungen gegeben. Achso, und dann musst du immer genau die Anweisungen befolgen und dann kannst du losbrettern. Genau. Wie schnell bist du denn gefahren? Ja, was ist das an gerade, ohne die Kurven, 60 Stundenkilometer. Ja, immerhin. Immerhin. Und was war das für ein Auto? Ein Golf, na gut. Jo. 60 Stundenkilometer mit dem Golf auf dem Nürburgring als blinder Mensch ist natürlich eine tolle Sache. Ja, finde ich auch. ich habe gedacht, nö, das könnte knicken, weil eine Woche davor, bevor das stattgefunden hat, noch ein Rennen stattgefunden hat. Ah. Ne? Da habe ich gedacht, das könnte knicken, das geht gar nicht. Waren die Straßen noch heiß von dem Rennen? Ja. Bist du denn in deinem Leben früher auch schon mal selbst irgendwo Auto gefahren? Ja, nur ich habe einen Führerschein. Ach, du bist nicht von Geburt aus blind? Ich bin aber 17 Jahre lang nicht gefahren. Seit wann bist du blind? Seit 17 Jahren? Ja. Ja, dann habe ich das Auto endlich mal wieder unter die Fußnägel gehabt. Verstehe. Was war das für ein Gefühl? Ah, super. Ein Freiheitsgefühl. Sagt sie aus ganzem Herzen. Ah, das war klasse. Super. Und ich kann es nur jedem Blinden empfehlen, wenn er sagt, ja, ich will auch mal wieder Auto fahren. Ne? Wie lange durftest du fahren? 10, 11 Jahre. Nee, ich meine auf dem Nürburgring dann. Eine Stunde oder wie lange? Nicht zwei Runden. Wie lange dauert das ungefähr? Ich hatte die Rennbahn, 2 Stunden hatte ich die. Na super, ist ja super. 2 Stunden war die Rennbahn für mich. Und als ich dann auf Startposition war, sagte der Fahrlehrer zu mir, Moment mal, jetzt Startposition Michael Schumacher. Nee, da habe ich gesagt, nee, echt? Bettina, die Sendung ist rum. Schön, dass du angerufen hast. Und mach es noch irgendwann nochmal, wenn es dir Spaß macht. Auf jeden Fall. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Jo, danke dir. In der Technik Volker Tarke und Tobias Fritze. Morgen sind wir wieder da.